1 Live. Noob und Nerd. Das total verrückte Ferienabenteuer. Globetrotter, Roffelkopter. Dennis. Flugzeug. Liebe Fluggäste, wir möchten uns entschuldigen. Die Bordküche ist leider defekt. Deswegen gibt's jetzt was Leckeres. Oh. Oh, guck mal. Sie ist die Stewardess. Wollt ihr Kopfhörer kaufen? Sind das solche, die nur im Flugzeug funktionieren? Ja, genauer gesagt, nur auf dem Hinflug. Und auf dem Rückflug muss ich neue kaufen? Ja, aus technischen Gründen. Hallo? Sie da vorne! Hallo! Dennis, hör doch mal auf, den älteren Herrn vor dir zu nerven. Der hat 1000 Euro für seinen Business-Class-Platz bezahlt. Genau, und der soll ja für sein Geld auch was bekommen. Zum Beispiel ein Quiz. Also, was ist der größte Unterschied zwischen League of Legends und Dota 2? Lassen Sie mich. In Dota 2 kann man seinen Respawn mit Gold beschleunigen. Das weiß man doch. Oh Menno, ich muss mal. Und die Schlange vom Klo ist so lang. Dann versuch's doch beim Warten mit Smalltalk. Okay. Hallo. Hallo. Na? Und was machen Sie hier? Fliegen. Ah, ich auch. Mensch, da haben wir ja schon mal was gemeinsam. Und? Was müssen Sie gleich auf Toilette machen? Alter! Oh, der Bordfilm fängt an. Cool, Game of Thrones. Aber wie immer werden im Flugzeug alle Sex- und Gewaltszenen rausgeschnitten. Hören sich gegen die Krone. Ende. Geile Folge. Noob und Nerd. Auch im Netz. 1live.de